Abschnitt 22 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 16, der grönländische Eskimo. F. Charakterverbrechen, Trommeltanz und Gerichtsverfahren. Freiheitsgefühl. Der Grönländer hat einen äußerst munteren und sorglosen Sinn. Er gleicht in dieser Hinsicht einem Kinde. Wenn er einen Kummer hat, was jedoch nur selten vorkommt, so gibt er sich ihm im Augenblick vielleicht mit Heftigkeit hin. Er ist aber schnell vergessen und gar bald ist er wieder so strahlend, so munter und so zufrieden mit seinem Geschick wie gewöhnlich. Dieser, sein sorgloser Leichtsinn, hat indessen im Gefolge, dass er nur sehr selten an die Zukunft denkt, und hat er, wie bereits erwähnt, genügend Speise für den Augenblick, so ist er unbesorgt und ist so lange, als etwas da ist. Wenn er dann auch später Not leiden muss, was jetzt leider nur zu oft geschieht und was mit jedem Jahr allgemeiner wird. Man hat ihm dies oft in starken Ausdrücken vorgehalten, aber die Sache hat doch auch ihre guten Seiten, denn dadurch spart er sich die Angst vor der Zukunft, die wohl das größte Leiden unserer Armen ist. Bekommt der Eskimo dann wieder Speisen, so ist er vergnügt wie immer. Und die Erinnerung an erlittene Qualen ist ebenso wenig imstande, seinen Frohsinn zu trüben, wie die Aussicht auf die ihm möglicherweise bevorstehenden. Das Einzige, was seiner Freude Abbruch tun kann, ist das Gefühl, dass andere Not leiden, während es ihm selber gut geht. Hierin findet er sich deswegen auch nur sehr schwer. Wie bereits mehrfach berührt, sind Gutmütigkeit, Friedfertigkeit und Bequemlichkeit die hervorragendsten Züge im Charakter des Eskimos. Er widerspricht ungerne einem anderen, selbst wenn dieser etwas erzählt, was sich ganz anders verhält. Jedenfalls kleidet er seine Einwendung in die denkbar mildeste Form. Er sagt einem anderen selten gerade heraus eine Wahrheit, von der er annehmen kann, dass sie ihm unangenehm ist. Er will sich gerne so gut wie möglich mit seinen Nebenmenschen stehen und nur ganz ausnahmsweise hat er einen Feind. Seine Friedfertigkeit geht sogar so weit, dass er, wenn ihm jemand etwas stiehlt, was freilich nur sehr selten der Fall ist, das gestohlene Gut niemals zurückfordert, selbst wenn er weiß, wer es ihm genommen hat. Infolgedessen entstehen denn auch nur selten oder eigentlich niemals Zwistigkeiten. Das Leben gleitet eben und ruhig dahin. Die Ehrlichkeit ist ein hervorragender Zug in dem Charakter des Eskimos. Wenn die Europäer das Gegenteil behauptet haben, so beruht dies im Wesentlichen auf dem Gesichtspunkt, von dem man die Sache betrachtet. Hausgenossen oder Leute zu bestehlen, die am selben Ort wohnen, gilt für verwerflich und geschieht nur höchst selten. Fremde zu bestehlen ist weniger schlimm, obwohl es keineswegs als erlaubt betrachtet wird und daher auch zu den Ausnahmen gehört. Dass die Eskimos die Europäer häufig bestahlen, als sie zuerst mit ihnen zusammenkamen, kann niemand Wunder nehmen, wenn man bedenkt, wie diese sie behandelten und sogar einige von ihnen mit sich nach Europa entführten. Die Eskimos betrachteten sie halbwegs wie Feinde, jedenfalls nicht als Freunde. Deshalb sahen sie nichts Böses darin zu stehlen, wo sich die Gelegenheit bot. Dieselbe Auffassung hat sich möglicherweise noch heute in gewisser Beziehung erhalten. Jedenfalls gilt es als bedeutend weniger Unrecht, Europäer zu bestehlen als die eigenen Landsleute. Und doch kommt das nur selten vor. Ich habe es freilich gesehen, dass gutartige Eskimos Mehl aus den Tonnen der Handelsgesellschaft mausten. Es genierte sie nicht im geringsten, dass ich ihnen zusah. Sie stahlen ja von der unpersönlichen grönländischen Handelsgesellschaft, was sie allem Anschein nach nicht als Unrecht ansahen. Als Beweis für ihre Ehrlichkeit den Moralgesetzen gegenüber, die sie achten, mag auf die bereits erwähnten Verhältnisse hingewiesen werden, dass sie zum Beispiel niemals Treibholz anrühren, das über das Hochwasserstandszeichen gelegt ist. Wenn nun die Europäer, was sehr oft geschieht, sich gegen dies Gesetz versündigen, so haben die Grönländer genauso viel Recht, uns zu verachten, wie wir es haben, wenn sie sich gegen unsere Gesetze versündigen. Wie man aus dem friedlichen Charakter der Grönländer schließen kann, kommt ein Mord nur äußerst selten vor, und sie halten es für sehr grausam, einen Nebenmenschen zu töten. Der Krieg ist deswegen in ihren Augen etwas Verabscheuungswürdiges, Und Soldaten wie Offiziere, die geradezu dazu erzogen werden, ihre Mitmenschen totzuschlagen, erscheinen ihnen als Unmöglichkeit. Ein Mord oder ein Mordversuch kommt wohl ausnahmsweise an der Westküste vor. Häufig ist dann, wie auch anderwärts, eine Frau die Veranlassung dazu, und der Überfall geschieht gewöhnlich auf der See, indem der eine versucht, dem anderen das Kajak aufzuschlitzen. Die dänische Obrigkeit hat große Schwierigkeiten gehabt, dergleichen Vorfälle zu strafen, da man die Grönländer in der Regel ungerne bestraft und sich nur notgezwungen in solche Angelegenheiten mischt. Bei Holstenborg wurde vor einer Reihe von Jahren ein Mann, der seine Mutter getötet hatte, dadurch bestraft, dass man ihm einen neuen Kajak und einige Vorräte mitgab und ihn auf eine öde Insel verbannte, wo er sehen konnte, wie er alleine fertig wurde. Als er indessen eine Weile später nach der Kolonie zurückkehrte und sagte, dass er da draußen nicht leben könne, geschah ihm nichts weiter. Und folglich bestand die ganze Strafe, die ihm für die Ermordung seiner Mutter zuteil wurde, darin, dass er ein neues Kajak erhielt. An der Ostküste werden solche Verbrecher durch den Trommeltanz gestraft. Dies ist die eigentliche Gerichtsbarkeit der ursprünglichen Grönländer. Und wie man in der sogenannten zivilisierten Welt einander fordert und mit Säbeln und Pistolen duelliert, so fordern die Grönländer sich zum Trommeltanz. Diese Prozedur pflegt bei größeren Versammlungen vor sich zu gehen und besteht, falls sie zur Schlichtung von Streitigkeiten angesetzt wurde, darin, dass die beiden Kämpfenden sich in die Mitte eines Ringes stellen und von Zuschauern umgeben auf ein Tambourin oder eine Trommel schlagen, wobei sie Schimpflieder aufeinander singen. Derjenige, der die Lacher auf seiner Seite hat, geht als Sieger aus dem Kampfe hervor. Lächerlich gemacht oder von seinen Mitbürgern ausgelacht zu werden, ist die größte Strafe, die einem Grönländer widerfahren kann, und es kommt vor, dass er sich gezwungen sieht, aus diesem Grunde den Wohnort zu wechseln. Es ist ganz klar, dass dieser Trommeltanz eine sehr nützliche Institution und ein vorzügliches, leicht ausführbares Mittel zur Schlichtung von Streitigkeiten ist. Auch an der Westküste fanden in früheren Zeiten diese Trommeltänze statt. Da aber die ersten Missionare es sich in den Kopf gesetzt hatten, dass sie unmoralisch und schädlich seien, wurden sie leider mit der Einführung des Christentums unterdrückt und ausgerottet. Auch Dalagar war durchaus nicht mit dieser Vorgangsmethode einverstanden, und man muss ihm völlig recht geben, wenn er sagt, Zitat, »Wahrlich, wenn man bei uns mit gleichem Nutzen und Zweck tanzen wollte, so würde man gar bald sehen, wie sich jeder zweite Moralist und Advokat in einen Tanzmeister verwandelte.« Zitat Ende. Ein anderer Umstand, der die Missionare von der Abschaffung dieser Trommeltänze hätte zurückhalten müssen, ist der, dass dieselben ein großes Vergnügen für die Grönländer waren. Bekanntlich sind aber Vergnügungen gesund, und die Grönländer haben deren nicht allzu viele. Der Eskimo hat ein ausgeprägtes Freiheits- und Selbstständigkeitsgefühl. Er ist daran gewöhnt, sein eigener Herr zu sein und nach eigenem Belieben umherzustreifen. Allerdings übt der Hausvater in jeder Familie ein gewisses Regiment aus, doch ist dies so gelinde und so wenig hervortretend, dass man es kaum empfindet. Dienstboten hat man in Grönland gewissermaßen auch, indem häufig Frauen im Hause des Großfängers aufgenommen werden, wo sie gemeinsam mit der Hausfrau, den Töchtern und Schwiegertöchtern die Arbeiten verrichten. Sie sind ihnen jedoch in der Regel gleichgestellt und leben ebenso wie sie im Hause, so dass das dienstbare Verhältnis mehr dem Namen nach als in Wirklichkeit existiert. Deswegen ist es kein Wunder, wenn es dem Grönländer schwer wird, in ein dienstbares Verhältnis zu treten. Er betrachtet das als entwürdigend. Vor allen Dingen mag er sich nichts befehlen lassen. Der grönländische Fänger kann deswegen mit Fug und Recht auf die Frage, wen er für höher gestellt betrachtet, sich oder den Landesinspektor, in Klammern ungefähr, was bei uns ein Gouverneur ist, die Antwort geben, dass er das nicht wisse, denn der Inspektor habe seine Vorgesetzten im Heimatslande, er selber aber habe niemanden, der ihm etwas befehlen könne. Aus diesem Grunde war es anfänglich sehr schwer für die Europäer, Dienstboten zu bekommen. Allmählich hat jedoch die Zivilisation die Eingeborenen in dieser Hinsicht genügend demoralisiert, so dass sie jetzt gerne in den Dienst der Europäer treten. Es kommt sogar häufig vor, dass selbst Fänger, Dienste bei der Handelskompanie annehmen. Sie sind sogar oft stolz darauf, denn dann erhalten sie, wie andere dänische Beamten, jeden Morgen ihren Schnaps. Und den können die übrigen Grönländer nicht bekommen. Noch immer aber haben die Hausfrauen über den Stolz ihrer grönländischen Dienstmädchen viel zu klagen. Diese sind tüchtig und fügsam, solange sie gut behandelt werden. Sagt man ihnen aber ein einziges hartes Wort, so genügt das oft für sie, um ohne weiteres auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Und wenn die Hausfrau nicht zu Kreuz kriechen will, so muss sie sich nach einem anderen Mädchen umsehen. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Februar 2025.